Schützen sperrten sie mich ein und dachten, so bekommen sie mich rein. Die Verfolger und ihre miesen Zeugen, die ihnen halfen, das Recht zu beugen. Noch haben sie hier die Macht, unsere Wohnungen zu stürmen, mitten in der Nacht. Doch nichts kann uns zerstören, ihr werdet noch weiter von uns hören. Ihr nicht gewonnen, denn die neue Zeit, sie wird kommen und am Ende steht der Sieg. Eine Schlacht verloren, doch nicht den ganzen Krieg. Doch noch habt ihr nicht gewonnen, denn die neue Zeit, sie wird kommen und am Ende steht der Sieg. Eine Schlacht verloren, doch nicht den ganzen Krieg. Sterben. Doch was will man von euch schon erben? Das Gewissen und die Ehre habt ihr verkauft. Auf des Blutes Stimme wart ihr taub. Einmal muss auch ich ins Gras beißen, doch man wird sich noch um mich reißen. Denn ihr werdet vergessen und in die Erde gehen. Doch ich bleibe durch meine Musik ewig am Leben. Rock the Sock, rock the Sock, rock the Sock, rock the Sock, rock the Sock, rock the Sock, rock the Sock. Rock the Zone! Doch noch habt ihr nicht gewonnen, denn die neue Zeit, sie wird kommen und am Ende steht der Sieg. Eine Schlacht verloren, doch nicht den ganzen Krieg. Doch noch habt ihr nicht gewonnen, denn die neue Zeit, sie wird kommen und am Ende steht der Sieg. Eine Schlacht verloren, doch nicht den ganzen Krieg.